sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Mai beginnen wir mit dem Klimagesetz, kommen zur Landwirtschaft, dann zur beklagten Sprachlosigkeit der Linken in der Pandemie, ehe wir mit der Sonderveröffentlichung gegen Klinikschließung des Bündnis Klinikrettung enden. In unserem ersten Artikel geht es um das sogenannte Klimagesetz. Der Artikel ist am Mittwoch früh bei Telepolis, dem Internetportal für Netzkultur, erschienen, bevor das Kabinett das neue Klimagesetz vorgestellt hat. Der Artikel ist für uns dadurch keinesfalls überholt und heißt Klimagesetz, Nachsitzen und Nachhilfe. Die Energie- und Klimawochenschau. Von einem weiter völlig unzureichenden Klimagesetz, Nachhilfeunterricht für den Kanzlerkandidaten Laschet und von dessen verwüsteten Landschaften im Rheinland. Wie es aussieht, wird am heutigen Mittwoch das Bundeskabinett einen Entwurf auf den Weg bringen, mit dem das erst vor wenigen Monaten verabschiedete Klimaschutzgesetz geändert werden soll. Damit soll dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stattgegeben werden, so das erklärte Ziel der Regierung. Neu am Gesetzesentwurf sind vor allem, dass Klimaneutralität nun 2045 statt 2050 erreicht sein soll. Außerdem werden konkrete Minderungsschritte zwischen 2031 und 2040 benannt und das Klimaziel für 2030 heraufgesetzt. Nun sollen bis dahin die Treibhausgasemissionen um 65 statt um 55% gegenüber dem Niveau von 1990 reduziert sein. Auch für das darauffolgende Jahrzehnt sind für jedes Jahr konkrete Reduktionsziele definiert. 2031 67%, 2032 70% und so weiter bis 2040 88% erreicht sind. Wie schon im geltenden Klimaschutzgesetz werden die 2020er Jahre den verschiedenen Sektoren wie Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Gebäudeemissionsmengen zugewiesen, die von Jahr zu Jahr abnehmen. Allein der Energiewirtschaft wird lediglich ein Endziel für 2030 vorgeschrieben. Doch immerhin fällt dieses knapp 40% niedriger aus als im alten Gesetz und würde für den Kraftwerkssektor bedeuten, dass die Emissionen gegenüber 2020 um fast 2/3 abnehmen müssen. Alle genannten Werte sind in der Anlage 2 zum Gesetzesentwurf festgehalten. Addiert man die Emissionsmengen auf, die nach der neuen Fassung des Klimagesetzes noch bis 2030 erlaubt sein sollen, kommt man auf rund 6,2 Milliarden Tonnen CO2. Schaut man sich diese Zahl genau an, wird schnell klar, weshalb es von Seiten der Umweltverbände, der Linkspartei und Fridays for Future Kritik an dem außerordentlich kurzfristig und mit lächerlichen Konsultationsfristen für die Verbände vorgelegten Gesetz setzt. Wie wiederholt hier auf Telepolis dargelegt und der Bundesregierung schon 2009 von ihrem wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen vorgerechnet, gibt es ein Gesamtbudget an Treibhausgasen, die noch in die Luft geblasen werden dürfen, wenn die globale Erwärmung 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau nicht überschreiten soll. Wenn man sich mit einer Zweidrittelchance begnügt, die 1,5 Grad Messlatte nicht zu reißen, wäre Deutschlands sehr großzügig berechneter Anteil daran 3,3 Milliarden Tonnen CO2. Die Bundesregierung will jedoch allein bis 2030 noch fast das Doppelte emittieren und behauptet dabei noch, den Beschluss des Verfassungsgerichtes umzusetzen. Das ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Das Gericht ist in der Urteilsbegründung ausführlich auf den Budgetansatz eingegangen, wie er unter anderem auch IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, salopp manchmal UN-Klimarat genannt, verfolgt wird. Ausdrücklich zitiert das Gericht den IPCC-Sonderbericht Global Warming of 1.5, in dem verschiedene Angaben für das verbleibende Budget je nach Temperaturziel und der Sicherheit, diese zu erreichen, gemacht werden. Ein schneller Verbrauch des CO2-Budgets schon bis 2030 verschärft jedoch das Risiko schwerwiegender Freiheitseinbußen, weil damit die Zeitspanne für technische und soziale Entwicklung knapper wird, hatte das Gericht geurteilt. Es verstoße gegen das Verbot der Verhältnismäßigkeit, nachfolgenden Generationen die Hauptlast zu überlassen. Angesichts des vorliegenden, hastig eingebrachten Gesetzesentwurfs können eigentlich die Klageschriften recycelt werden und der Gang nach Karlsruhe erneut angetreten werden. Doch derlei dauert natürlich und die Bundesregierung könnte sich bis dahin damit brüsten, dem Urteil Genüge getan zu haben. Letztere scheint das Motiv für die Eile zu sein, denn die Regierungsparteien haben verständlicherweise wenig Interesse daran, dass ihre Versäumnisse im Klimaschutz den Wahlkampf dominieren. Das wäre fast so schlimm, als wenn auch im August und September sich die Menschen noch allzu lebhaft an die diversen Maskenaffären der Union erinnern. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die sich unter den Budgetzahlen nichts vorstellen kann, scheint übrigens unter anderem darauf zu setzen, Moore und Wälder als Speicher für das Treibhausgas CO2 nutzen zu können, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt. Hätte sie ihre Fachleute im Umweltbundesamt oder beim Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung gefragt, könnte sie es wissen, dass daraus nichts werden kann. Zum einen ist deren Aufnahmefähigkeit im Verhältnis zu den deutschen Emissionen sehr begrenzt. Zum anderen sind sie alles andere als sichere Tresore, in denen CO2 einfach weggeschlossen werden kann. Schon ein paar Dürrejahre, wie die zurückliegenden, reichen, um aus Mooren und Wäldern zusätzliche Quellen des Treibhausgases zu machen. Diese Ökosysteme besser als bisher zu schützen, ist allerdings dennoch sinnvoll, zumal sie durch die Erwärmung weiter unter Stress geraten werden. Eine andere Art von Budgetansatz ist es, die nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressourcen auf alle Erdbürger gleichmäßig zu verteilen und dann mit dem Jahresverbrauch zu vergleichen. Das Ergebnis: Deutschland hatte seinen Anteil bis zum 5. Mai aufgebraucht. Seit letzter Woche leben wir also für den Rest des Jahres auf Kosten der armen Länder und zukünftiger Generationen. Bis zum Dienstag letzter Woche hatten wir, die Reichen mehr, die Armen weniger, den Anteil der Ressourcen aufgebraucht, die uns pro Jahr zustehen. Alles, was von jetzt an verbraucht wird, ist nicht erneuerbar. Das betrifft nicht nur die fossilen Energieträger, sondern auch Wälder, Boden, Meeresprodukte und vieles mehr. Würden alle Menschen so viel verbrauchen wie der und die durchschnittliche Deutsche, so zeigen die Berechnungen des Footprint Networks, dann bräuchte die Menschheit 2,9 Erden. Da aber ein großer Teil der Menschheit wesentlich bescheidener lebt oder besser gezwungen ist zu leben, liegt der sogenannte Overshoot Day für die gesamte Menschheit erst im August. Aber auch als Ganzes kommen wir nicht mehr mit dem Planeten aus. Das war zuletzt Ende der 1960er Jahre der Fall gewesen. Inzwischen bräuchte die Menschheit für ihren Ressourcenverbrauch 1,7 Erden. Derweil hat der CDU-Vorsitzende Armin Laschet die Sache mit dem Treibhausgasbudget immer noch nicht richtig verstanden. Auch scheint er nicht recht zu wissen, was in der Pariser Klimaschutzvereinbarung steht. Entsprechend musste Luise Neubauer von Fridays for Future den Kanzlerkandidaten in der jüngsten Talkrunde bei Anne Will ein wenig aufklären. In den sozialen Medien sorgte das mal wieder für eine Welle frauenfeindlicher und hasserfüllter Kommentare, zumal Neubauer den CDU-Vorsitzenden auch noch darauf hinwies, dass sein für den Bundestag kandidierender Parteifreund Hans-Georg Maaßen antisemitische Inhalte verbreite. Maaßen, der als Vorsitzender des Bundesverfassungsschutzes verantwortlich für die Vernichtung zahlreicher Unterlagen über die Nazi-Terrorzelle NSU war, hatte mehrfach in Tweets und auf YouTube von Globalisten und Great Reset gesprochen, wie es vom Blog Volksverpetzer dokumentiert wird. In rechtsextremen Kreisen sind das Begriffe, in denen antisemitische Verschwörungstheorien umschrieben werden. Schaut man sich einige von Maaßens Stellungnahmen an, dann bleibt wenig Zweifel an seiner stramm rechten Gesinnung, der unter anderem Klimaschutz und Kampf gegen Rassismus ein Gräuel sind. Maaßens ehemalige Untergebene vom Inlandsgeheimdienst versuchen derweil, einen Teil der Klimaschutzbewegung zu kriminalisieren, wie etwa die Kieler Gruppe TKKG, die sich unter anderem gegen den Bau neuer Autobahnen stark macht und dabei auch wagt, den Kapitalismus zu kritisieren. Der hat übrigens hierzulande, anders als mancher CDU, SPD, aber auch Grünen-Politiker zu glauben scheint, im Gegensatz zum Klimaschutz, siehe das oben besprochene Karlsruher Urteil, keinesfalls Verfassungsrang. Auch das bundesweite Netzwerk Ende Gelände, das für seine Aktion zivilen Ungehorsams gegen Braunkohletagebauer bekannt ist, steht bei den Schlapphüten unter Beobachtung. Auf Twitter hat eine Ende Gelände-Sprecherin auf die Vorwürfe geantwortet. Unbeirrt von diesen Störmanövern der Geheimdienste schmiedet die Klimabewegung verschiedene Bündnisse. Letzte Woche hatten wir bereits von einer Allianz der Schülerinnen und Schüler mit der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem antirassistischen Bündnis Unteilbar berichtet. In einem gemeinsamen Arbeitspapier wird unter anderem auf die Lehren aus der Corona-Pandemie verwiesen. Diese habe gezeigt, wie sehr wir über alle Grenzen hinweg aufeinander angewiesen sind. Sie habe nationalistische und autoritäre Reflexe ausgelöst, aber auch deutlich gemacht, dass sich gemeinsame Probleme auch nur gemeinsam lösen lassen. Und der herrschende Marktradikalismus, dem Geheimdienstler gerne Verfassungsrang zusprechen würden, wird auch hier in Frage gestellt. Die Wirtschaft muss an gesellschaftlichen Bedarfen, Nachhaltigkeit und gerechter Verteilung statt an Profitmaximierung ausgerichtet sein, heißt es in dem Papier. Eine erste gemeinsame größere Aktion soll eine Demonstration am 10. Juni in Magdeburg sein. Schon vorher beteiligten sich in dieser Woche in Berlin Schülerinnen und Schüler an den Gewerkschaftsaktionen für bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Am 18. Juni wird es außerdem den nächsten bundesweiten dezentralen Aktionstag von Fridays for Future geben, an dem sich voraussichtlich auch örtliche Verdi-Verbände beteiligen werden. Nahezu zeitgleich mahnt auch die Arbeiterwohlfahrt mehr Klimaschutz und dessen gerechte Ausgestaltung an. Anlässlich des Donnerstag und Freitag letzter Woche tagenden sogenannten Petersberger Dialogs zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im Herbst machte der AWO-Vorsitzende Jens M. Schubert die Position seines Verbandes deutlich. Die AWO bekenne sich zum 1,5-Grad-Celsius-Ziel. Wir sehen bereits jetzt, dass die Folgen des Klimawandels diejenigen stärker treffen, die sozioökonomisch benachteiligt sind. Das muss stärker berücksichtigt werden und diese Ungleichheit darf sich bei den Kosten der nötigen Schutzmaßnahmen nicht fortsetzen, fordert Schubert von der Bundesregierung. Im und um den Hambacher Forst im Rheinland gab es am vergangenen Sonntag den 85. Waldspaziergang, mit dem gegen den immer noch weiter vorgetriebenen Hambacher Tagebau protestiert wurde. Seit 7 Jahren finden diese politischen Wanderungen statt und aus Anlass des Jubiläums wurde es diesmal als eine Aktion Rote Linie durchgeführt, um dem Betreiber RWE zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Auf Twitter hat die Initiative Bürger für Bühr, Bühr ist eines der Dörfer am Rande des Tagebaus, Luftaufnahmen der Demonstration veröffentlicht, die zugleich einen beklemmenden Eindruck von den Ausmaßen der Landschaftszerstörung durch die Braunkohlegrube zwischen Köln und Aachen vermitteln. Der Tagebau wird wie andere in der Region von RWE betrieben, dem Konzern, dem zuliebe der nun nach seinen eigenen Angaben so ums Klima besorgte Armin Laschet und dessen CDU noch im vergangenen Jahr explizit der Braunkohle ohne jeden wissenschaftlichen Nachweis eine energiepolitische Notwendigkeit im Kohlegesetz attestieren ließ. Einige Tage vor den jüngsten Protesten hatte am 4. Mai Sturmtief Eugen dem Rheinland einen Sand- und Kohlesturm beschert. Und ansonsten? Dann wäre dann noch von einer Blockade bei Heidelberg Zement in Leim in der Nähe von Heidelberg zu berichten. Verantwortlich war die dortige Ortsgruppe von Extinction Rebellion, eines internationalen Netzwerkes, das mit gewaltfreien Aktionen auf die schwere Ökosystemkrise aufmerksam machen will, auf der die Menschheit mit großem Massenaussterben von Arten zusteuert. Heidelberg Zement ist einer der weltweit größten Zementhersteller. Die Aktivisten wollten zum einen auf die mit der Herstellung und dem Abbau der benötigten Rohstoffe in manchen Ländern verbundenen Menschenrechtsverletzungen hinweisen. Zum anderen ging es ihnen auch um die Rolle, die der Zement für den Klimawandel spielt. Bei der Herstellung von Zement fällt nämlich das Treibhausgas CO2 nicht nur aufgrund der eingesetzten fossilen Brennstoffe an, sondern auch durch chemische Prozesse, die aus den Rohstoffen das begehrte Produkt machen. Weltweit gehen etwa 7-8% der CO2-Emissionen auf das Konto der Zementproduktion. Außerdem ist von einer Buchveröffentlichung zu berichten. Nick Reimer, der auch für Telepolis schreibt, hat sich gemeinsam mit seinen langjährigen Kollegen Thoralf Staudt Gedanken gemacht, wie Mitteleuropa in den nächsten Jahrzehnten vom Klimawandel verändert wird. Heuer und Witsch hat ihr Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, letzte Woche herausgebracht. Auf über 300 Seiten werden die diversen Auswirkungen beschrieben, die bereits in den nächsten 30 Jahren zu erwarten sind. Passend dazu untersucht eine in Nature Climate Change am Montag erschienene Studie, über die der Carbon-Brief berichtet, über die Schäden, die Europas Landwirtschaft durch Dürren bis zum Ende des Jahrhunderts drohen. Die 4 Autoren kommen zu dem Schluss, dass bis zum Ende des Jahrhunderts in der EU und in Großbritannien der von Dürren in der Landwirtschaft verursachte ökonomische Schaden um 1/3 anwachsen wird. Das entspräche einer Zunahme von durchschnittlich 9 auf 12 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar wird das selbst dann geschehen, wenn der Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden kann, wie es als Ziel in der Pariser Klimaübereinkunft verabredet wurde. Erheblich schlimmer wird es allerdings werden, wenn das schlimmste denkbare Szenario eintritt und kein Klimaschutz betrieben wird. Dann würde die globale Erwärmung sich unvermindert auf 4 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau fortsetzen und es wäre mit Dürreschäden von durchschnittlich 65 Milliarden Euro pro Jahr zu rechnen. Schließlich noch eine kleine Vorankündigung. Am kommenden Montag beginnt die Public Climate School, organisiert von den Students for Future, dem Hochschulableger der Klimaschutzbewegung der Schülerinnen und Schüler. Als Referenten wurden unter anderem der Arzt und Kabarettist Eckhard von Hirschhausen, die Klimaschutzaktivistin Hilda Flavia Nakubir aus Uganda, die Ökologin Susanne Abel vom Greifswalder Moorzentrum, der Philosoph und Astrophysiker Harald Lesch sowie die Ozeanografin Janine Schaffner vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung gewonnen, die im vergangenen Jahr einen Teil der Mosaik-Artis-Expedition geleitet hat. Vom Klima kommen wir zur Landwirtschaft und der Ausbeutung von Arbeiterinnen in der Pandemie und einem Artikel aus der Konkret vom Monat Mai. Der Artikel heißt: Es ist angerichtet. Lohnprellerei, katastrophale Arbeits- und Lebensbedingungen und mangelnder Gesundheitsschutz. Die Ausbeutung sogenannter SaisonarbeiterInnen aus Osteuropa ist für die deutsche Agrarwirtschaft ein profitables Geschäftsmodell. Es ist Ostern 2020. Fast 2000 Menschen drängen sich dicht an dicht im Wartebereich des Flughafens im rumänischen Cluj. Während in ganz Europa im Zuge der Covid-19-Pandemie Ausgangsbeschränkungen den Alltag bestimmen und ganze Wirtschaftsbereiche geschlossen sind, werden immer mehr Menschen in überfüllten Reisebussen zu dem kleinen Flughafen gebracht. Erst nach und nach gelingt es Sicherheitskräften, mittels Barrieren den aus Infektionsschutzgründen gebotenen Mindestabstand zwischen den Wartenden einigermaßen sicherzustellen. Grund für den Ansturm auf das Flughafengelände sind drei Sondermaschinen, die an diesem Tag Richtung Deutschland abheben. Nachdem Ungarn und Österreich im Zuge der Pandemie ihre Grenzen geschlossen hatten, sollten so dringend benötigte Saisonarbeitskräfte zur Spargelernte ins Land gebracht werden. Zuvor hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, im Bündnis mit Bauernverbänden und Medien die Ernte des Edelgemüses zur Schicksalsfrage der deutschen Ernährungssicherheit erklärt. So beschrieb der Tagesspiegel die Spargelernte als Lackmustest für das, was da noch kommt, denn es geht um das erste Frischgemüse, das seit Beginn der Corona-Krise hierzulande geerntet wird. Mitten in einer weltweiten Pandemie und bei geschlossenen Binnengrenzen werden mit dieser Spargel-Luftbrücke zehntausende migrantische Erntehelfer eingeflogen. Der Vorgang zeigt, wie stark die deutsche Agrarwirtschaft auf den Import billiger Arbeitskraft angewiesen ist. Etwas mehr als 1 Million Menschen arbeiten haupt- und nebenberuflich in der deutschen Landwirtschaft. Fast 300.000 von ihnen sind Wanderarbeiter aus Osteuropa. Sie kommen vor allem aus Polen und Rumänien, teils auch aus Bulgarien, Kroatien oder der Ukraine. Diese Form der zielgerichteten, auf einen Zeitpunkt abgestimmten Arbeitsmigration setzt eine enorme Flexibilität der Betroffenen voraus. Für die Agrarbetriebe lohnt sich ihr Einsatz, insbesondere bei den landwirtschaftlichen Sonderkulturen wie Wein, Hopfen, Erdbeeren oder Spargel. Allein 2019 wurden in Deutschland 130.000 Tonnen Spargel im Wert von 845 Millionen Euro aus dem Boden geholt. Kein Wunder also, dass die landwirtschaftlichen Interessenvertretungen in diesem Jahr bereits frühzeitig mit ihrer Lobbyarbeit begonnen haben, um auch in dieser Erntesaison nicht auf Arbeitskräfte aus Osteuropa und die damit verbundenen Profite verzichten zu müssen. Bereits Anfang des Jahres berichtete der Bauernverband seinen Mitgliedern von erfolgreichen Gesprächen mit dem Landwirtschaftsministerium, das sich seit jeher als Vertretung nicht der Beschäftigten in der Landwirtschaft, sondern der landwirtschaftlichen Betriebe versteht. Dabei sicherte sich die Agrarwirtschaft Sonderregelungen, sollte es zu erneuten Grenzschließungen kommen. Auch ihre Bemühungen, die Pandemie zur weiteren Entrechtung von Saisonarbeitern zu nutzen, war erfolgreich. So beschloss das Bundeskabinett auf Druck des Bundeslandwirtschaftsministeriums, dass migrantische Saisonarbeitskräfte künftig 102 statt 70 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden können. Noch länger als bisher sind sie damit nicht krankenversichert und müssen im Falle einer Corona-Infektion ihre Behandlungskosten selbst tragen. Auch höhere Arbeitsschutzauflagen wurden von Bauernverbänden abgewehrt. Katastrophal waren die Bedingungen, unter denen Erntehelfer in der Landwirtschaft zu leben und zu arbeiten gezwungen sind, jedoch bereits vor der Pandemie, wie die jährlichen Berichte der Initiative Faire Landarbeit zur Arbeitssituation auf deutschen Feldern verdeutlichen. In diesem Bündnis haben sich die für den landwirtschaftlichen Sektor zuständige Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, EG Bau, die gewerkschaftlichen Beratungsstellen für Wanderarbeiter, Faire Mobilität und der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen, EVW, zusammengeschlossen, um auf die prekäre Situation von Saisonarbeitern aufmerksam zu machen. Die Ausbeutung der Wanderarbeiter beginnt schon bei ihrer Anwerbung im Herkunftsland, die meist durch darauf spezialisierte Agenturen und Subunternehmen, die die Erntehelfer mit zahllosen Versprechungen locken, erfolgt. Suggeriert wird den Betroffenen nicht nur eine Bezahlung nach deutschem Mindestlohn, sondern auch eine kostenlose Unterbringung und Versorgung, soziale Absicherung und geregelte Arbeitszeiten. Von den Vermittlern werden ihnen bis 500 Euro in Rechnung gestellt. Der Transport nach Deutschland wie auch die Hilfe bei der Beschaffung der notwendigen Dokumente werden gesondert berechnet. In Deutschland angekommen, entpuppen sich die versprochenen kostenlose Unterkünfte nicht selten als Baracken, für die horrende Summen vom Lohn einbehalten werden. Meist werden die Wanderarbeiter direkt auf den Höfen untergebracht. Dort schlafen sie in Gruppen in heruntergekommenen Mehrbettzimmern ohne ausreichende sanitären Anlagen oder in ehemaligen Scheunen und Holzverschlägen. Die Initiative Faire Landarbeit berichtet von Fällen, in denen sich bis zu 150 Personen eine Küche, zwei Toiletten und vier Duschen teilen müssen. Die Saisonarbeiter leben und arbeiten ununterbrochen auf engstem Raum. Immer öfter wird auch auf Wohncontainer zur Unterbringung zurückgegriffen. Die Containersiedlungen sind abgeschieden, am Rande des Betriebsgeländes gelegen, sodass die Erntehelfer von der Außenwelt abgeschottet leben. Meist teilen sich 4 bis 6 BewohnerInnen einen Container in einer Größe von 1,5 mal 5 Meter. Auch hier sind die sanitären Anlagen häufig mangelhaft und es gibt schlicht zu wenige. Überhöhte Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind im landwirtschaftlichen Sektor gang und gäbe und zugleich ein Mittel, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zu umgehen. Auch hohe Lohnabzüge für Schutzkleidung und Arbeitsgeräte, die eigentlich vom Arbeitgeber zu stellen wären, sind die Regel. Bezahlt werden die Saisonarbeiter erst bei ihrer Abreise und sie erfahren auch erst dann, wie viel von ihrem Lohn einbehalten wird. Sowohl an ihren Arbeitsplätzen als auch in den Unterkünften sind die Erntehelfer mit einem rigiden Kontroll- und Überwachungssystem konfrontiert. Ihre Pässe müssen sie bei der Ankunft abgeben, um vorzeitige Abreisen oder einen Wechsel des Arbeitsplatzes zu verhindern. Häufig werden Höfe und Unterkünfte mit Kameras überwacht. Gewerkschaften berichten immer wieder davon, dass ihnen von Betriebsleitungen oder speziellen Sicherheitsdiensten der Zugang zu den Beschäftigten verwehrt wird, auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten. So verbot die Leitung eines Spargelbetriebes in Hessen, Saisonarbeitern ausdrücklich in ihrer Freizeit einen arbeitsrechtlichen Infostand in der Nähe des Betriebsgeländes zu besuchen. Personal des Betriebes kontrollierte vor Ort die Einhaltung der Anweisungen. Die Arbeit auf den Feldern selbst ist ein Knochenjob. Wochenlang täglich 12 bis 14 Stunden anstrengende körperliche Arbeit, unterbrochen nur von wenigen Pausen, sind die Regel. Am Ende dieser harten saisonalen Arbeit sind die ErntehelferInnen mit einem massiven Arbeitszeit- und Lohnbetrug konfrontiert. Zwar gilt der gesetzliche Mindestlohn auch für Saisonarbeitskräfte, neben hohen Abzügen für Unterkunft, Verpflegung und Arbeitsmittel greifen Agrarunternehmen jedoch auf zahlreiche weitere Methoden zurück, um den Beschäftigten den Mindestlohn vorzuenthalten. So werden häufig weit weniger Arbeitsstunden abgerechnet, als real geleistet wurden. Meist werden den Betroffenen keine Arbeitsverträge oder Lohnzettel ausgehändigt und auch die Stundenzettel werden von Vorarbeitern ohne Abgleich mit den Beschäftigten ausgefüllt. Häufig müssen die ErntehelferInnen bereits vor ihrer Anreise Blankolisten unterschreiben, die dann nach Gutdünken aufgefüllt werden. Aus 12 oder 14 Stunden Arbeit werden so schnell nur noch 4 oder 6. Häufigste Methode des Lohnbetrugs ist die Umrechnung von Stücklohn in Arbeitszeit. Der Akkord wird dabei so hoch angesetzt, dass er gar nicht erreicht werden kann. Am Ende wird die erreichte Stückleistung wieder in Stunden zurückgerechnet. Die Covid-19-Pandemie hat die Situation der ErntehelferInnen weiter verschlechtert. Zu den ohnehin prekären Arbeits- und Lebensbedingungen der Betroffenen kommt die Gefahr der Ansteckung mit einem potenziell tödlichen Virus hinzu. Untergebracht werden sie weiterhin in überfüllten Mehrbettzimmern mit gemeinsamen Waschgelegenheiten. Auch bei der Arbeit selbst spielen Hygieneauflagen und Infektionsschutzmaßnahmen keine Rolle. Desinfektionsmittel und Schutzmasken werden zumeist nicht zur Verfügung gestellt. Und der Transport auf die Felder erfolgt in überfüllten Bussen und Anhängern. Bereits im letzten Jahr wurden landwirtschaftliche Betriebe daher häufig zu Corona-Hotspots. Immer wieder mussten Höfe aufgrund von Masseninfektionen geschlossen werden. Am 11. April 2020 starb zum ersten Mal ein Erntehelfer aufgrund einer Corona-Infektion. Der 57-jährige Nikolai Bahan war gemeinsam mit seiner Frau aus Rumänien ins baden-württembergische Bad Krozingen südlich von Freiburg zur Spargelernte gekommen und infizierte sich in Deutschland mit dem Virus. Vor seinem Tod klagte er über Husten und Erkältungserscheinungen. Einen Arzt konnte er nicht aufsuchen und auf das Coronavirus wurde er erst Tage nach seinem Tod getestet. Als es darum ging, die Verantwortung für den Todesfall von sich zu weisen, funktionierte das erprobte Zusammenspiel zwischen Bauernverbänden und Landwirtschaftsministerium reibungslos. Nach dem Tod von Bahan wurde von landwirtschaftlichen Verbänden gezielt das Gerücht in die Welt gesetzt, er sei übergewichtig gewesen und an einem Herzinfarkt gestorben. Eine Falschbehauptung, die auch die Bundeswirtschaftsministerin Tage nach Feststellung der Todesursache und der bestätigten Corona-Infektion von Bahan in der Talkrunde von Markus Lanz einem Millionenpublikum als Erklärung präsentierte. Mit ihren rechtzeitig vor der Erntesaison gefassten Beschlüssen zur Erleichterung der Anwerbung und Ausbeutung von Erntehelfern hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie auch in diesem Jahr bereit ist, zur Sicherung der landwirtschaftlichen Profite über Leichen zu gehen. Mit unserem nächsten Artikel bleiben wir weiter konkret aus Hamburg und suchen die linke Position zur Pandemie. Virenlast. Die Sprachlosigkeit der Linken in Zeiten der Corona-Pandemie liegt in der Sache selbst begründet. Es brauche, so wird über ein Jahr geklagt, endlich eine linke Position zur Corona-Krise. Das ist mehr als verständlich, wenn Kritikerinnen der herrschenden Verhältnisse zu einem derart massiven gesellschaftlichen Einschnitt nicht zu sagen haben, wozu dann überhaupt noch? Zwar existieren einige hervorragende materialistische Analysen, warum Epidemien wie die derzeitige das systematische Resultat des unersättlichen kapitalistischen Ressourcenhungers sind, aber Ursachenforschung allein will irgendwie nicht recht befriedigen. Wo die Welt einen derart eng auf den Leib rückt, wünscht man sich vor allem eins, Handlungsoptionen. Die aber wollen sich partout nicht einstellen, Staatsfeinde, die sonst stolz ihre widerständigen Praxen anpreisen, setzen auf einmal penibel die Vorgaben der Innenminister um. Und im autonomen Zentrum herrscht die gleiche Maskenpflicht wie im Supermarkt und im Einwohnermeldeamt. Kein Wunder, dass sich da Unbehagen breit macht. Produktiver, als über die linke Sprachlosigkeit zu lamentieren, wäre es wohl, den Grund dafür in der Sache selbst zu suchen. In der Covid-Epidemie überlagern sich erste und zweite Natur in einer Weise, wie man es in Weltregionen, in denen weder Erdbeben oder Vulkane noch Tsunamis ein periodisch das Leben zur Hölle machen, kaum noch gewohnt ist. Eben darum sind gerade diejenigen Maßnahmen, die am drastischsten in die individuelle Lebensführung eingreifen, zugleich am schwersten zu kritisieren. Kaum vorstellbar, dass, konfrontiert mit einer lebensbedrohlichen Pandemie, die Staaten klassenlose Weltgesellschaft ohne Lockdown und soziale Isolierung auskäme. Das Versprechen einer solidarischen Menschheit bestünde nicht darin, es ganz anders zu machen, sondern schlicht besser, vernünftiger und gerechter, ohne Abwälzung der sozialen und emotionalen Folgekosten auf die Schwächsten und Verwundbarsten. Und weil das so ist, klingen vermutlich all die politischen Forderungen, auf die man sinnvollerweise in der derzeitigen Lage fallen kann, mehr Geld für die Gesundheitsversorgung, finanzielle Absicherung aller in ihrer Existenz Bedrohten, als stammten sie aus einem DKP-Strategiepapier. Natürlich hat Thomas Ebermann recht mit seiner Darlegung, dass die von Taz und Süddeutsche als linksextrem denunzierte Zero-Covid-Kampagne in Wirklichkeit nicht besonders antagonistisch auftritt. In gewisser Hinsicht will man ja wirklich dasselbe wie die Staatsgewalt, das Zurückdrängen der Naturschranke, die den einen die Freiheit zum Konzert oder Familienbesuch nimmt und den anderen die Freiheit zur reibungslosen Ausbeutung. Und natürlich haben deren Verteidiger recht, wenn sie darauf hinweisen, dass ihre Kampagne fürs Kapital ein größeres Ärgernis darstellt als die radikale Kritik. Und nicht bloß, weil die entsprechenden Zirkel, was deren aktuelle Wirkungskraft angeht, nicht besonders dazu angetan sind, irgendjemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Mag es nämlich für die Leserschaft von Konkret auch evident erscheinen, dass der Kapitalismus bei der Corona-Bekämpfung versagt. Für die Masse der Bevölkerung ist das keinesfalls vorauszusetzen. Krankheit, die Anfälligkeit des Körpers für Schmerz und Leid, gehört stets zu den unerbittlichsten Ohnmachtserfahrungen. Die traumatischen Schrecken vergangener Seuchen haben sich von der Maske des Pestarztes bis zu »O, du lieber Augustin« tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Mein Opa, dessen eigene Großeltern noch miterlebt haben, wie der Hamburger Senat ganz liberal lieber seine Proleten verrecken ließ, als der Stadt eine hygienische Abwasserentsorgung vorzuschreiben, brachte mir, als ich klein war, den schönen Gassauer »Jupp hei di, jupp hei da, Schnaps ist gut für Cholera« bei. So etwas merkt man sich. Verglichen aber mit der Hilflosigkeit früherer Gesellschaftsformationen erscheint die Bilanz der fortgeschrittenen kapitalistischen Produktionsweise geradezu fantastisch. Eine Reklame fürs System. Keine Leichenberge, die auf den Straßen verwesen, sondern eine effiziente medizinische Verwaltung mit Überlebensraten um die 99%. Keine abergläubischen Rituale, um die Dämonen auszutreiben, sondern ein Impfstoff in weniger als einem Jahr und ein gesellschaftliches Surplus, das es erlaubt, ganze Branchen stillzulegen, ohne dass Hungerrevolten ausbrechen. All die Pathologien bürgerlicher Herrschaft hingegen, die derzeit zutage treten, das sinnlose föderale Kompetenzgerangel, der Präventionsaktionismus, der mit immer neuen Ersatzhandlungen davon ablenken muss, dass man sich an die Betriebe nicht herantraut, die irrsinnige Pfennigfuchserei autoritätsgestellter EU-Bürokraten, die dafür sorgt, dass das Impftempo weiter hinter dem der USA und Großbritannien zurückbleibt, werden verbucht als bloß individuelle Unfähigkeit statt als das, was sie in Wahrheit sind, notwendiger Ausdruck der Unfähigkeit des Kapitals, den von ihm erzwungenen Fortschritt auch menschheitsgerecht zu realisieren. Was die Menschen in ihrer Geschichte dazu gebracht hat, sich aller Gewalt und allen Opfern zum Trotz gesellschaftlicher Herrschaft zu unterwerfen, war stets das, was in jeder Krise sich aktualisiert. Das Versprechen, kollektiv zu bewältigen, was individuell nicht zu bewältigen ist. Kein Wunder daher, dass nach Ausbruch der Epidemie überall auf der Welt und völlig unabhängig von der tatsächlichen Qualität ihrer Reaktion die Zustimmungsraten zur jeweiligen Regierung nach oben schossen. Kein Grund freilich, sich von dem Trend ins Boxhorn jagen zu lassen, wie die Wiederentdeckung der Tatsache, dass die vielen Vermögen, was kein Einzelner vermag, das Bewusstsein verändert wird, ist ja noch lange nicht ausgemacht. Verdrängung von Gesellschaftlichkeit schlechthin war eines der Erfolgsgeheimnisse der jüngsten neoliberalen Gestalt der kapitalistischen Produktionsweise, deren sichtbarster Ausdruck derzeit nicht zufällig jene sind, die in Maskenpflicht und Friseurverzicht in Stalinismus verwirklicht sehen. Und historisch besehen waren es nicht selten gerade die Katastrophen von der Pest bis zu den Weltkriegen, welche die Verhandlungsmacht der Subalternen entscheidend stärkten. Wer sich vor anderthalb Jahren noch als Loser fühlen durfte, weil er, statt ordentlich Karriere zu machen, bei Aldi an der Kasse saß, sieht sich auf einmal als Held der systemrelevanten Arbeit gefeiert. Da können schon mal Ansprüche aufkommen. Nicht undenkbar, dass sich unter den Lohnabhängigen genau in jenem Moment ein Hauch von Kampfesbereitschaft verbreitet, in welchen die letzten verbliebenen Linksradikalen vor lauter Ratlosigkeit endgültig den Kopf verlieren und sich, um sich überhaupt noch als Rebellen zu fühlen, den Sozialdarwinisten von der Anti-Hygiene-Front an den Hals werfen. Gestern am 12. Mai war der Internationale Tag der Pflege. Es gab auch eine kleinere Protestaktion vor dem Bundestag für bessere Bedingungen in der Pflege und gegen einen Flexit, eine Flucht der Pflegearbeiterinnen nach der Pandemie aus der Pflege wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. Und deshalb sind unsere letzten beiden Artikel aus der Sonderveröffentlichung gegen Klinikschließung vom Bündnis Klinikrettung. Dieses hat sich im Herbst 2020 gegründet, da trotz Corona-Pandemie, diese Schließung und Privatisierung der Krankenhäuser in der BRD weitergehen. Das Bündnis Klinikrettung ist Teil des Bündnisses Gemeingut in Bürgerinnenhand und findet ihr online unter gemeingut.org. Und der erste Artikel, den wir euch aus der Sonderveröffentlichung gegen Klinikschließungen vorstellen wollen, heißt »Lokaler Widerstand hilft«. Die Schließungspläne für Krankenhäuser sind bundesweit und flächendeckend. Aber die Schließungen selbst erfolgen vor Ort. Dort findet auch der Widerstand gegen den Abbau der akut stationären Versorgung in Deutschland statt. Und er kann erfolgreich sein. Als im niedersächsischen Peine das Krankenhaus Insolvenz anmeldete, kauften Landkreis und Stadt die Klinik zurück. Die Bürgerinitiative Wir für das Klinikum Peine hatte einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Rekommunalisierung. Auch in Kriwitz rekommunalisierte der Landkreis das Krankenhaus. Das Land Mecklenburg-Vorpommern gab 6 Millionen Euro dazu. Die Initiative Rettet das Kirner Krankenhaus kämpft mit Demonstrationen und Mahnwachen gegen die drohende Schließung ihres Krankenhauses in Rheinland-Pfalz. Als Asklepios die mit der Akutklinik verbundene Reha-Klinik im niedersächsischen Seesen schließen wollte, entstand der vielbeachtete Seesener Appell, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Im hessischen Wolfhagen gab es zeitweilig schon einen Aufnahmestopp. Letztlich übernahm der Landkreis die Klinik im Eigenbetrieb und sicherte den Weiterbetrieb. Es gibt Bürgerinitiativen zum Erhalt der Kliniken in Hamburg-Wilhelmsburg, Rodalben, Wolgast, St. Augustin, Bockum-Hövel und Geislingen an der Steige. In Aurich und Emden stoppten Bürgerentscheide die Schließungspläne. Unter dem Motto »Wenckebach muss bleiben« kämpfen Beschäftigte für den Erhalt ihres Krankenhauses in Berlin. Auch wenn Kliniken schon geschlossen sind, kämpfen die Menschen weiter – wie etwa in Havelberg, wo das nächste Krankenhaus in Sachsen-Anhalt jetzt 50 Kilometer entfernt liegt. Unterschriftensammlungen und Bürgerentscheide zum Erhalt von Kliniken erhielten allein in den letzten 5 Jahren 436.000 Stimmen. Es lohnt sich. Schließungen können verhindert, Privatisierungen zurückgenommen werden. Zusätzlich zum lokalen Widerstand ist die überregionale Vernetzung wichtig, um mehr Druck aufzubauen. In der Aktionsgruppe Stoppt das Kliniksterben in Bayern, in der Initiative Regionale Krankenhausinfrastruktur erhalten in Nordrhein-Westfalen und im Bündnis Klinikrettung auf Bundesebene. Der zweite Artikel, den wir euch aus der Sonderveröffentlichung gegen Klinikschließungen vorstellen wollen, behandelt, weshalb Krankenhäuser pleite gehen können, auch in einer Pandemie. Klinikschließungen, Zahlen, Gründe, Folgen. Jedes 10. Krankenhaus steht vor der Insolvenz, warnt der Bundesrechnungshof. 4 von 10 Krankenhäusern würden rote Zahlen schreiben. Ja, sehr viele Krankenhäuser sind krank. Diese Epidemie wütet inzwischen im ganzen Land. Gab es 1980 noch 3783 Krankenhäuser mit 879.605 Betten in Deutschland, sind es heute knapp 2000 Krankenhäuser mit etwa 500.000 Betten. Die Liegezeit hat sich auf eine Woche halbiert. Mehr als 60.000 Stellen im Pflegebereich wurden gestrichen. Wie kam es zu diesem Kahlschlag? Deutschland hat ein duales Krankenhausfinanzierungssystem. Die finanziellen Mittel stammen aus 2 Quellen. Für den Bau, den Unterhalt und für Investitionen sind die Bundesländer zuständig. Die laufenden Kosten für Personal oder Material tragen die Krankenkassen. Beide Säulen der Krankenhausfinanzierung werden seit Jahren auf groteske Weise vernachlässigt und untergraben, sodass ein Zerstörungsprozess in der Krankenhauslandschaft die zwangsläufige Folge ist. Die Bundesländer demontieren die erste Finanzierungssäule. Während die Inflationsentwicklung von 2000 bis 2020 eine Investitionssteigerung von mehr als einem Drittel verlangen würde, ist die Investitionsfinanzierung durch die öffentliche Hand massiv rückläufig. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Was können die Krankenhäuser in diesem Überlebenskampf machen? Sie müssen die fehlenden Investitionen aus sich selbst heraus leisten. Sie müssen Kredite aufnehmen. Die Bilanzbelastung der Krankenhäuser durch Schuldendienste hat sich dadurch in den letzten 20 Jahren vervierfacht. Das ist der direkte Weg in die Insolvenz. Zeitgleich, etwa um die Jahrtausendwende, fand in der zweiten Finanzierungssäule eine zunächst kaum beachtete Reform statt. Bis dahin finanzierten sich Krankenhäuser über Kostenerstattung. Für jeden Tag Liegezeit erhielt das Krankenhaus eine bestimmte Pauschale, den Tagessatz. Der Gesetzgeber löste dieses zeitorientierte System zwischen 1999 und 2002 schrittweise durch die diagnosebezogenen Fallpauschalen ab, die Diagnosis Related Groups, DRG. Von da an wurden die Krankenhäuser nach der Zahl und Schwere der behandelten Fälle bezahlt. Liegezeitverkürzungen und Fallzahlerhöhungen waren die Folge, um im gleichen Zeitraum maximal viele Fälle und maximal schwere Diagnosen abrechnen zu können. Die Zahl der Patientinnen stieg trotz massiver Stellenstreichung um ein Fünftel. Gleichzeitig verstärkte sich der Arbeitsdruck. Aus dem DRG, also dem diagnostischen Fallpauschalensystem, ergibt sich der Case-Mix-Index. Der Case-Mix-Index ist der Durchschnitt aller diagnostischen Fallpauschalen, die ein Krankenhaus gegenüber den Kassen zur Abrechnung bringt. Je höher der Case-Mix-Index, desto höher die Vergütung. Erreicht eine Abteilung den von der Geschäftsleitung vorgegebenen Case-Mix-Index nicht, droht ihre Schließung. Erreicht ein ganzes Krankenhaus die Gewinnzone nicht, läuft es Gefahr, geschlossen oder verkauft zu werden. Das führt zu einem enormen Druck der Geschäftsleitungen auf die ärztlichen und pflegerischen Berufe. Alle Mitarbeiterinnen werden zu ökonomischem Denken in Gewinn- und Verlustkategorien gezwungen und verlieren dabei notgedrungen den eigentlichen ärztlichen und pflegerischen Auftrag aus dem Auge. Nur dasjenige Krankenhaus, das mit möglichst geringen Kosten Kranke in möglichst kurzer Zeit behandeln kann, macht Gewinne. Wer sich auf zeitraubende, empathische Medizin einlässt, der macht Verluste. Unternehmensberaterinnen sind plötzlich überall. Sie fragen nicht, was brauchen die Kranken oder wie viele Ärztinnen und Pflegerinnen werden für eine gute Medizin benötigt. Sie interessiert, was bringen die Patientinnen ein und wie viele Stellen kann man streichen. Das Fatale an dem Bezahlsystem ist die Verknüpfung der medizinischen Tätigkeit und Diagnose mit der Höhe der Bezahlung. Indem nun allein die Diagnose die Einnahmen des Krankenhauses generieren, wird sie zum zentralen Zielobjekt der Ökonominnen. Tausende Kodierfachkräfte und Medizincontrollerinnen der Krankenhäuser kämpfen seit Einführung der diagnostischen Fallpauschalen mit Tausenden von Kodierfachkräften und Medizincontrollerinnen der Krankenkassen um jeden Euro. Das Versagen der dualen Krankenhausfinanzierung hat 2 tiefreichende Folgen: Schließungen und die Zunahme von Privatisierungen. Entscheidend waren jetzt Bilanzen, nicht medizinische Notwendigkeiten, weil das DRG, also das diagnostische Fallpauschalensystem, beispielsweise die kinderärztliche Tätigkeit völlig unterbewertete, schlossen viele Kinderkliniken wegen roter Zahlen. Eine ähnliche Entwicklung nahm die Geburtshilfe, die nie eine angemessene Abbildung in den DRGs, also den diagnostischen Fallpauschalen, gefunden hat, sodass bis heute ein Kreißsaal nach dem anderen geschlossen wird. Immer mehr kommunale Kliniken fallen dem Rotstift zum Opfer, denn die Defizite können von den klammen Kommunen nicht mehr ausgeglichen werden. Eine Privatisierungswelle bei öffentlich geführten Krankenhäusern überrollt das Land. Es kam zu Verzweiflungsverkäufen, wie beispielsweise in Offenbach, wo die Klinik für 1 Euro an den Sana-Konzern verkauft wurde, die Schulden aber bei der Stadt verblieben. Die Privatisierung hat inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass Deutschland heute mit der Zahl der privatisierten Krankenhausbetten an der Spitze in der Welt steht, noch vor den USA. Krankenhausschließungen sind nichts anderes als Vernichtung von Gemeineigentum. Das geschieht völlig planlos, nicht nach Bedarf, sondern nach Bilanz. Krankenhausprivatisierungen sind Verschleuderung und Dividenden sind Diebstahl von Gemeineigentum. Was wäre zu tun? Gewinne müssen im System bleiben und reinvestiert werden. Krankenhäuser müssen nach ihrem Auftrag finanziert werden. Sie müssen Teil der staatlichen Daseinsvorsorge sein. Ihre Rechtsform muss eine gemeinnützige sein. Die konkrete Medizin am Krankenhausbett muss von ökonomischem Diktat befreit werden. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann man eine Krankenhausplanung angehen, die diesen Namen verdient. Das war der linke Medienspiegel im Mai 2021. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org und tschüss.